Mamas Podcast und das ist der Podcast, in dem Jörg, Matthias und ich Martha, in dem wir drei in Museen gehen, in Ausstellungen gehen und da so rumwuseln, als alles angucken, alles anfassen und alles ausprobieren und manchmal was mitnehmen und danach bei einem gepflegten hellen Prost. Ja, Prost an dieser Stelle. Tschüss. Oh Gott, wir sitzen heute anders als sonst. Das ist so schwierig. Ich muss sie so fahren. Ja. Da Gott. Muss ich, warte. Ich erzähle gleich weiter, was wir machen. Also wir trinken was und wir quatschen dann über das, was wir so gesehen, betatscht und gehört und gefühlt und so haben. Und geklaut haben. Habe ich das jetzt gut gesagt? Ja, doch, das kann man eigentlich komplett unterstreichen. Ja, prima. Ja, und jetzt gebe ich auch schon gleich weiter an irgendjemand von euch beiden. Das war für Martha für diese Woche. Genau. Tschüss Martha, Matthias und ich machen jetzt mal weiter. Ich lehne mich jetzt hier zurück. Wir sind nämlich schön bei Jörg in seiner, im 80. Schlafzimmer Wohnung, wo man zu Fuß hinlaufen muss, was auch, hochlaufen muss. Ja, wie gehst du denn in deine Wohnung? Wir sind heute schon ungefähr 200 Kilometer Fahrrad gefahren und gefühlt 20 Stockwerke hochgelaufen bei Jörg. Und runter und hoch. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch nach Hause komme. Ja. Weil es ist so schön gemütlich, dein Sessel hier. Ja, wir haben ja auch ein Gästezimmer, ne? Weißt du Bescheid? Kannst du dir noch überlegen während der nächsten Stunde? Das kommt drauf an, was du jetzt sagst. Haben wir jetzt schon gesagt, wo wir eigentlich waren? Nee, ach, soll ich das sagen? Also wir waren das im Museum. Ist nicht so wichtig. Lass das weg. Wir waren genau. Im Museum. Wir waren in einem Museum mit Säulen. Ja, stimmt. Es waren Säulen davor. Es war ein richtiges Museum. Ja. Und das war ein Museum der Was? Genau. Ach so. Und er ist b. Und Martha ist freaking out. Und jetzt zum Mitschreiben SMB und SPK. Ja. Yeah. Und das Museum für europäische Kulturen heißt doch so, oder? Ja, Museum europäischer Kulturen. Genau. Stimmt, ja. So. Mac. Museum Mac, Mac, Mac. Europa, ihm seine Kultur. Ja, genau. Mac. Wir waren im Mac. Ja. Und, aber bevor wir darüber erzählen, erzählt ja immer einer von euch irgendwas anderes noch, ne? Ja. Ich finde das schön, dass Martha auch noch so viele Folgen, das Konzept, das wir haben, einfach so verinnerlicht hat. Das ist voll aus ihr raus. Voll internalisiert. Wir sagen ja immer noch so ein paar andere Dinge aus der Museumswelt, die mit uns oder mit anderen Museen zu tun haben. Da wir aber noch nicht so, also ihr hört uns jetzt einen Monat später wahrscheinlich. Das ist jetzt aber wieder so was ganz Anachronistisches, was wir hier machen. Wir sind so total abgefahren anachronistisch, weil wir nämlich eigentlich erst 4 Tage, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, aufnehmen. Deswegen in diesen 4 Tagen ist da viel passiert? Matthias, du wolltest gerade ansetzen zu einer Tirade? Nein. Ich wollte nur sagen, das ist das Schöne übrigens am Podcast, dass ihr Stichwort zeitsouveränes Hören, vielleicht hört ihr sogar beide Folgen direkt hintereinander, man weiß das gar nicht. Ne? Ja, das kann sein. Vielleicht kann man nochmal kurz, das hatten wir in der letzten Folge angesprochen, diese Frage des Gutachtens über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da hatten wir uns ja schon drüber, ja genau, richtig, hatten wir ja schon drüber berichtet, dass die jetzt aufgeteilt werden soll und so weiter und so fort. Ich hatte aber jetzt nochmal in der Süddeutschen Zeitung mal nochmal einen Artikel, der auch über dieses Gutachten ging, was man jetzt irgendwie mit den staatlichen Museen beziehungsweise mit der Stiftung Preußischen Kulturbesitz machen sollte. Und danke, Martha. Und den verlinken wir auch. Und der war ganz interessant, weil der halt so, das war ein bisschen so ein Kommentar. Und der hat der Autor, seinen Namen jetzt wieder vergessen, auch mal so ein bisschen vom Leder gezogen. Das fand Jörg, ich mir ganz gut. Nee, das war nicht ich, sondern. Ja, aber es war ein Jörg. Echt? War das ein Jörg? Ich glaube schon. Echt? Ja, cool. Geil. Deswegen war der auch so intelligent. Nee, aber der, also also alle reden jetzt über dieses Gutachten, es kommt morgen erst raus, meintest du, Matthias? Ne? Genau. Also es ist geleakt worden wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Genau, und aber vielleicht noch kurz zu diesem Artikel, weil da steht irgendwie auch so drin, woran es irgendwie den staatlichen Museen auch irgendwie so total hapert, ne? Von der Digitalisierung über Vermittlung, moderne Vermittlungsangebote. Also und ich glaube, eine große Kritik war auch, es ist sehr elitär. Irgendwie diejenigen, die dort Ausstellungen machen und so, die machen die so für ihresgleichen. Also Leute, die gestandene akademische Ausbildung haben und die Fremdwörter verstehen. Ich kürze das mal so irgendwie ab. Den fand ich ganz interessant. Die hatte den, glaube ich, auch gelesen, mhm, und dann verlinken wir denen auch mal. Was ich ganz spannend fand an dem Artikel war, dass, ja, also jetzt mal davon abgesehen, für wen die Ausstellungen gemacht sind und so weiter, dass er auch erwähnt hat, dass anscheinend der gesamte Bereich Bildung, Vermittlung, Veranstaltung, auch und worunter eben auch so Sachen wie Führung, Workshops, aber eben auch digitale Veranstaltungen und digitale Geschichten fallen, dass das irgendwie sträflich vernachlässigt worden ist. Ja. Ich kann so ein bisschen aus meiner Sicht, wie ich da Einsicht habe über diverse Ecken, glaube ich, ist das wirklich so. Also da sind viele Leute, die viel tun, also generell muss man, glaube ich, sagen, das sind viele Leute, die viel tun, aber ich glaube wirklich, diese ganze Struktur macht es den Leuten nicht einfach, da ja, zu arbeiten. Ja, genau. Hast du gerade gesagt, du hättest das über diverse Ecken mitbekommen? Der Matthias, ne, der ist so gut vernetzt in der Berliner Szene generell. Ja. Also ich würde aufpassen, er ist einfach, überall hat er seine Nase. Ja, überall hat er seine kleinen Mikrofone. Kleine Podcast-Mikrofone aufgehangen. Ja. Genau. Ja. Und ansonsten, tja. Ich wollte noch was sagen, zur letzten Folge habe ich nämlich vergessen. Ich habe mal wieder was vergessen, wieder so vergesslich. Und wir waren ja im Kommunikationsmuseum und da haben wir ja über die über das Geschlecht der Roboter, die uns da in der Halle begegnet sind, gesprochen. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie die Roboter waren, die davor da waren, oder? Nee, haben wir nicht. Und das wollte ich nämlich sagen, weil wir kamen da ja rein und wir hatten auch schon so den Eindruck, die Roboter, also die zwei, die da rumfuhren jetzt, die haben jetzt da irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit einem interagiert oder gemacht, haben einfach nur sich vor einem hingestellt und einen angequatscht. Ja. Aber die davor, die waren irgendwie auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen verspielter. Die waren nicht so geleckt, nicht so. Ja. Und der eine hatte einen Ball, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass das irgendwie gerade für die Kinder total der Anziehungspunkt war. Sind die bestimmt jetzt auch, die Neuen. Aber die Alten waren einfach so ein bisschen oldschooliger. Ja, das stimmt. Aber die hatten, glaube ich, auch keine Spracheinausgabe oder so. Das waren, glaube ich, welche, die einfach nur da so ein bisschen rumgedotzt aber sind. Aber sie haben halt anders kommuniziert. Ne? Du musst ja nicht mal nur mit Sprache kommunizieren. Die haben halt robotermäßig kommuniziert mit dir. Ja. Es war irgendwie so ein bisschen wie im Autoscooter eigentlich. Nur, also die sind halt überall gegengefahren oder so. Ne? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Schon so lange her. Aber aber die Dinger, die da jetzt stehen, beziehungsweise jetzt rumfahren, die können schon ein bisschen mehr auch. Ne? Also ich meine, eine hatte dann auch irgendwie so ein Tablet. irgendwie. Tablet dran, wie die Leute im Futurium am Rücken. Ja, genau. Genau. Da war eigentlich wahrscheinlich einer drin vom Futurium. Ja, genau. Der ist immer rumgefahren. Genau, und da konnte man sich halt so Infos holen und wenn man irgendwie da draufdrückt, dann wurde dann aber auch irgendwie so eine Stimme halt eingespielt, wo man direkt irgendwie dachte, nee, die kann ja gar nicht von dem Roboter stammen. Also es war dann irgendwie einfach so ein Sprecher oder so. Ne? Ach, normalerweise sind das die Stimmen von den Robotern. Naja, oder man kann ja so das auch so inszenieren, wenn man da einen Sprecher was drüber sprechen lässt, dass der halt irgendwie auch so ein bisschen so. Das klingt wie bei Kraftwerk. Ja, genau. Ganz genau. Ja, die hast du da vermisst. Ja, wo sind die denn jetzt? Haben die irgendwie ausgelagert? Sind die jetzt auf dem Roboterfriedhof? Nee, die sind auf so einer große Roboterfarm. Ja. Da sind die jetzt, wenn da gut Altenheim, der Roboter. Ja, denen geht's gut. Ja. Die sind jetzt in der Domäne Dahlem. Genau, wir waren ja auch fast da. Oh ja, stimmt, das ist ja eine gute Überleitung. Ja, wir sind nämlich heute, haben wir ja, also ich zumindest, habe heute so eine krasse Fahrradtour hinter mir. Also wir sind ja alle mit dem Fahrrad gefahren, aber Ich bin durch halb Berlin gefahren, um ins Museum europäischer Kulturen zu kommen. Mhm. Weil das am, also ich weiß nicht, ob man es nur ob Kölsch sagt, JWD. Ist das auch sowas, was Jan man in Berlin sagt? Ganz weit JWD ist das? Ja. Ganz weit draußen. Und das ist ja echt eine Himmelfahrt dahin, aber eine sehr schöne Fahrt. Also wir hatten schon, Matthias und ich hatten schon eine schöne Hinfahrt. Jörg hat uns dann... Ich hatte auch eine schöne Hinfahrt. Eine tolle Rückfahrt auch durch die schönsten Siedlungen. Ja, das habe ich natürlich alles geplant vorher. Ja, ja. Also, nee, also er hatte das auch so gut drauf. Er musste kein einziges Mal aufs Handy gucken. Wir mussten allerdings sehr oft aufs Handy gucken. Und bei der Hinfahrt. Und dann fährt man da erstmal durch ganz Berlin und guckt sich das an. Das war schon ein Highlight heute. Aber ich rede ja gerne über die, nicht, ich sage nicht Erwartungen. Ups, ich habe es gesagt, naja. Aber so die Vorbereitung. Und ich meine, ich wusste ja, das ist irgendwie in Dahlem. Und da habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie komme ich denn da hin? Fahrrad fahren, das ist irgendwie klar. Und guckst Google Maps irgendwie nach und aus vom Prenzlauer Berg. Und dann sehe ich so, okay, ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Bei dir war eine Stunde? Bei mir war anderthalb Stunden, hat er mir gesagt. Ja, du hast auch die schöne... ja, ich habe die gemütliche Route gewählt. Du hast die gemütlichen Modus eingestellt. Nee, ich habe die Todesroute Mad Max Fury Road über die Leipziger Straße genommen. So, genau. Kommen Sie schnell an oder kommen Sie gar nicht an? Genau. Ja, und ich finde wirklich, man guckt sich das auf dieser Karte so an und dann fährt man so diesen Weg so nach und denkt, das hört überhaupt nicht auf, was ist hier los? Ja. Und also ich finde das so abschreckend. Jetzt mal davon abgesehen, dass diese Museen wirklich da irgendwie, also die ziehen ja auch teilweise um, vielleicht können wir da nachher nochmal drüber reden. Ja. Aber halt wirklich, man guckt sich das an, denkt sich, oh ey, ich überlege mir echt zweimal, ob ich da hinfahre. Ja, genau. Also vielleicht für alle Nicht-Berliner, Dahlem ist so südwestliches Berlin, da wo die Häuser auf einmal kleiner werden, wo dann auch so Villen rumstehen und so. Und das ist auch der Ort, in dem West-Berlin damals seine Universität, nämlich die Freie Universität, hingepflanzt hat. Und genau dort ist eben halt auch das Museum Europäischer Kulturen beheimatet. Früher war es auch noch im selben Gebäudekomplex zusammen mit dem Ethnologischen Museum. Und das Ethnologische Museum, weil du es gerade angesprochen hast, Matthias, das zieht ja jetzt sozusagen bald um ins Berliner Schloss, sprich ins Humboldt-Forum. Und jetzt bleibt das kleine Museum Europäischer Kulturen da ganz allein in Dahlem. Und muss sich vor allem irgendwie finden jetzt auch, hat man das Gefühl. Ja, also finden muss sich das Museum ziemlich viel. Mann, also wir müssen, also der Besucher muss es finden und dann findet es sich auch selbst. Also das Museum Europäischer Kulturen ist ja, Martha hat es vorhin auch schon schön gesagt, ist jetzt das MEC. Ja, das war ja auch so ein Rebranding quasi schon, ne? Ja. Also, dass man sich nicht mehr als Museum Europäischer Kulturen verkauft, sondern als MEC. Ich kenne das MEC. Ja, aber was ist das eigentlich für ein Museum? Also, dass es ein Museum ist, das könnten wir schon mal bejahen, weil es sind ja Säulen dran. Und auch so ein Giebel, ne? Es ist wirklich, sieht aus wie dieses Icon-Museum. Ja, wahrscheinlich haben sie das deswegen so gebaut. Ja, damit man das auch sieht, dass das ein Museum ist. Man kommt nämlich da hin und man denkt, man ist auf dem Campus. Man ist ja auch auf dem Campus. Also, da ist ein Schild, angewandte Genetik, da geht's zur Informatik, da hinten geht's zur Geschichte und dann geht's da zum MEC. Und man kommt rein, also das ist in so einem, wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das Icon für Museen, also die Säulen mit dem Giebel und mit dem spitzen Giebel. Ist das der spitze Giebel? Ja, das ist ein spitzer Giebel. Nein, ich meine, wie heißt das? Giebel. Von so einem Tempel? Ja, so ein bisschen, ja. Ja, so ein... Da gibt es auch Begriffe. Ja, sag mal. Fibulus, sag ich mal. Portikus, nee, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall, wenn mein Architekturprofessor das jetzt hört, dass mir das nicht einfällt, dann schlagt er Wärme in den Ohren. Ja, was? Der ruft uns an. Ja. Ja. Und dann gibt es erstmal einen Anschiss. Auf jeden Fall kommt man da so hin und es ist durch so ein Tor und es ist so ein schöne Atmosphäre schöner da. Ort, ne? Ja, es ist ein schöner große Ort. Große Bäume, große Wiese. Und eine Wiese und da sind Liegestühle und so schöne, ist richtig gemütlich aussehen, ja, so vom Café genau. Oh, das hat mich schon. Natürlich mal wieder wenig Leute, ne? Das ja, mag Corona. Man der Corona-Krise zuschreiben, aber da hatten die Museen, also auch das Ethnologische Museum, aber auch das Museum Europäischer Kulturen schon immer natürlich auch Probleme mit, weil die Lage ist halt einfach. Lage. Ja. Wie du es gerade schon gesagt hast, JWD, also es ist wirklich einfach echt weit weg. Aber was die Besucher angeht. Ich war wirklich überrascht. Ja. Ich meine, ich habe uns ja viele da. Ja, ich habe uns ja diese Zeitfenster-Tickets geklickt, weil ne Corona muss machen. Und als ich die geklickt habe, es gab halt für jedes Zeitfenster den ganzen Tag über war noch verfügbar. Ja. Davon abgesehen, dass das Museum natürlich nur am Wochenende aufhat, muss man auch nochmal betonen, aktuell zumindest. Ja. Und ich dachte halt wirklich, wir kommen da an, es ist kein Mensch da. Ich meine, wir waren irgendwie für die letzte Folge im Museum für Kommunikation und ich habe das Gefühl, außer uns waren 3 Leute im Haus oder so. Ja. Und hier heute war deutlich mehr los tatsächlich hier im Mac. Also ich war überrascht. Ja. Aber was ist denn das Mac jetzt eigentlich? Also könnte man vielleicht sagen, das ist so eine, wenn man sich so ein ethnologisches Museum vorstellt, ne, da geht es dann so um außereuropäische Kulturen. Und Mac ist eigentlich das Ganze nur umgedreht. Ja. Da geht es um die europäischen Kulturen. Ja, das Lustige ist, dass du jetzt sagst, worum geht's? Und ich habe gedacht, hey, wir sind noch gar nicht am Ende von dem Ganzen hier, vom Podcast. Und genau das habe ich aber gedacht. Ich wusste am Anfang genauso wenig, worum geht's, wie am Ende. Ach echt? Als ich in der Ausstellung war. Naja, du nimmst ja schon ganz schön viel vorweg. Aber ja. Nee, aber deswegen, ich wusste am Anfang auch nicht, worum soll es denn da jetzt gehen. Ja, genau. Also das ist so eine Mischung aus ethnologischem Museum tatsächlich und volkskundlichem Museum vielleicht. Mhm. Meinst du das von auch? Der Sammlung her? Ja, von der Sammlung her und auch von den Themen, die sie da aufspannen, ist das natürlich irgendwie auch ja, ethnologisch im weitesten Sinne. Also so ein kulturhistorisches. Naja, es ist nicht die Außenperspektive, es ist die Innenperspektive. Also ja, genau. Die Leute, die sonst, wo man sich vorstellt, die so Volkskundler, die früher eben irgendwo in Südamerika mit den Stämmen, die da abseits jeglicher Zivilisation, was auch immer Zivilisation ist, gesprochen haben, die dürfen das jetzt alle nicht mehr. Deswegen machen sie das jetzt auf Europa bezogen. Ja. Seit wann gibt es denn das? Dieses europäische Kulturen-Dings? Das Museum, meinst du? Mhm. Tja, den Wikipedia-Artikel habe ich mir dieses Mal auch nicht durchgelesen, weil der ist so verdammt lang. keine Ahnung, ja, der gibt's schon. Es basiert, glaube ich, tatsächlich auf Sammlungen, die irgendwie aus dem 19. Jahrhundert sind. Ah, okay. Ich glaube, irgendwie 1850 oder so gab es irgendwie auch schon so eine Vorgängerinstitution. So, aber da endet mein Hobbywissen auch. Wir haben das ja in der Ausstellung ein bisschen gesehen. Ich meine, es gibt jetzt mal ganz allgemein gesprochen, es gibt irgendwie eine kleine Dauerausstellung und dann diverse Sonderausstellungen. Ja. Und zum Beispiel in der Dauerausstellung drin, eines der markantesten Objekte, die wir ziemlich am Anfang gesehen haben, neben einer venezianischen Gondel, ist eben so ein sizilianischer Karren, der bemalt ist mit mittelalterlichen Motiven. Und den hat eben der Kaiser, hat den schon mitgebracht, irgendwie von einem seiner Reisen aus Sizilien. Und hat der Reisekaiser. Also da sieht man, okay, da kommt das irgendwo schon her. Jetzt weiß ich auch, warum du gerade Buonasera gesagt hast, ne? Das war doch so in meinem Kopf. Ja. Ja, also sollen wir denn jetzt gleich in die Ausstellung gehen oder was? Oder habt ihr jetzt genug Vorgeplänke gemacht? Ja, nee, lass doch. Ja, wir sind ja schon mittendrin eigentlich. Also genau, das war nämlich auch so krass. Man war sofort mittendrin, oder? Ja. Ihr sagt doch immer, wir brauchen einen Einführungstext und so. Und eigentlich brauche ich, also habe ich immer gedacht, ich brauche das gar nicht. Aber da habe ich erstes gesagt, wo ist denn hier der Einführungstext? Ja, nee, weißt aber das sagen wir ja doch gar nicht. Doch. Einführungstext, nein, aber es muss ja irgendwie mal irgendwie eine Einführung geben. Ja, ne? Das kann durch Texte geschehen, klassisch, aber es kann ja auch irgendwie auch, was weiß ich, spielerische, wie auch immer geartete Art und Weise irgendwie sein. Ne? Aber da geht man durch die Tür und zack, bumm. Venezianische Gondel. Venezianische Gondel. Ich sag mal so, der Punkt wäre jetzt auch da, wo wir eigentlich ein bisschen mehr erzählen könnten. Martha, du hast ja schon gefragt, seit wann gibt's das denn und so. In der Eingangshalle hing quasi auf dem Weg in die Ausstellung, hing auch ein Text. Gott, der war viel zu lang und hing halt auch außerhalb der Ausstellung und da ging es um die Geschichte des Hauses und man denkt sich so, nee, brauche ich nicht, ich gehe in die Ausstellung. Und dann gehst du so da rein und denkst was ist hier los, warum steht hier eine Gondel, warum liegt da Stroh rum? Irgendwie habe ich gedacht, wir hätten irgendwie was übersprungen. Ich dachte echt, wir wären falsch am Anfang, aber da war eine große 1 bei dem ersten Text und dachte ich, dann ist das doch schon mal. Ja, und dann geht's dann direkt los. Ne? Und dann, Aber das Schöne war irgendwie, beim Anfang, ja, bei dem Rest weiß ich nicht, ob ich das auf den Rest übertragen kann, was ich jetzt sage. Beim Anfang habe ich mich zuerst gewundert über diese Gondel, fand es aber toll, weil ich auf Venedig toll finde. Und dann ging es um, dann waren da Kostüme, Fand ich auch toll. Ich finde Kostüme toll. Yeah. Und es waren alle Kostüme aus Seide. Mhm. Der Abendmantel zum Beispiel. Genau. Ah, den hätte ich mir gerne angezogen. Du hattest zuerst diese drei tollen Roben aus Seide und diese venezianische Gondel und 1000 Fragezeichen im Kopf. Ja. Und dann ging es über die Seidenraupe, Seidenstraße, Handel, Handelsbeziehungen, Venedig als großer Handelsknotenpunkt. Und auf einmal waren das so, das ganze Puzzle kam so zusammen. Und das fand ich vom Ansatz, also im Nachhinein jetzt, finde ich das gar nicht so schlecht, weil man sich dadurch irgendwie so dieses Puzzle zusammenpuzzelt, irgendwie so. Aber im Nachhinein so generell, das war das ganze Museum ja irgendwie so ein bisschen so, also die ganze Ausstellung meine ich. Und ich war dann irgendwann nach einer Weile total lost. Ich finde das so krass, dass du das alles mit, ich habe das alles überhaupt nicht mitbekommen. Das hat sich, für mich hat sich nicht. Also für du mich hast immer nur den Döner angeguckt. Für mich hat sich das, ich habe die einzelnen Objekte gesehen und manche davon haben mich irgendwie angezogen, andere, also im Großteil eher weniger. Ja. Und ich habe auch also überhaupt keine Verbindung. Es gibt dann so Abteilungstexte, natürlich irgendwie Handel und Wandel und dies und das. So, das hat irgendwie auch Sinn ergeben, aber ich habe diesen Einstieg überhaupt nicht mitbekommen. Ich hätte gerne erstmal sowas. Wir haben ja gerade vorhin darüber diskutiert, wie heißt das Museum eigentlich genau? So, Europa, was ist eigentlich Europa? Also dieses Warum, also nicht... Stellen wir uns mal ja nicht dumm. Ja, genau. Also dieses Warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Also warum ist es, also was ist so spannend daran, mich quasi auf so einer Innensicht mit Europa zu beschäftigen? Ja, das weißt du ja schon vorher, bevor du da reinkommst, hast du dich schon Nachmittag mal hingesetzt. Und weil ich so Vorzeige-Europäer bin. Nee, ja. Matthias hat recht, gerade, also... Wie soll ich sagen? Daran sieht man, dass das sehr, sehr alt alles ist oder sehr altbacken. Also ja, ich glaube, sehr altbacken. Dieses Konstrukt Europa oder überhaupt diese Sache Europa, das ist für uns, also ich weiß nicht, ich kann das nicht auf euch beziehen, aber für mich, ich fühle mich sehr als Europäerin. Ja, ich war im Erasmus, ich habe super viele internationale Freunde. Ich würde niemals sagen, ich bin Deutsche. Ich würde sagen, ich spreche Deutsch, ja. Hm. Aber ich würde eher sagen, irgendwie, ich bin Europäerin oder ich komme halt aus Köln. Ja. Aber so diese nationale Identität, die spüre ich jetzt gar nicht so. Aber dieses Europa, das spüre ich schon. Und ich finde, dieses Gespür Europa, da gebe ich dir voll recht, das muss man erstmal als Einführung machen, weil das ist auch jetzt gerade, das ist ja, du hast da total viele Möglichkeiten, in die aktuelle Diskussion, da von den aktuellen Diskussionen reinzukommen, was ist überhaupt Europa, wo sind die Grenzen, macht Europa die Grenzen zu, du hast super viele aktuelle Themen, die du damit reinbringen kannst, ja. Und dann fangen die da an mit der Seidenstraße und mit Handelsbeziehungen von Anno dazumal, wo du denkst so, ja, aber da holst du mich jetzt gar nicht ab. Aber oder war diese große, Entschuldigung, ja. Da war ein Bildschirm, so ein großer Bildschirm, ich glaube, der sollte so eine Einführung sein. Da war so die Europa hier auf dem Stier, ne, solche Darstellungen. Oder irgendwie Luther habe ich gesehen oder sowas, wo ich denke so, ja, aber dann werde ich auch nicht abgeholt. Ja, aber also klar, ich kann das voll gut nachvollziehen, dass man irgendwie erstmal, was du gerade auch meinst, Matthias, irgendwie am Anfang mal erstmal eine Auseinandersetzung mit dem mit diesem Begriff Europa haben möchte, ne? Und das wird jetzt da vielleicht nicht so geleistet. Aber wenn man die ja, genau. Wo ist das überhaupt? Ja, wo ist das überhaupt, genau. Aber also wenn man sich mal die Ausstellung so vogelflugmäßig im Ganzen anschaut, wird da vielleicht so ein bisschen Schuh raus, weil die Ausstellung vielleicht auch gar nicht oder das Museum gar nicht erstmal am Anfang so eine klare Definition liefern will und vielleicht auch gar nicht liefern kann, weil die Ausstellung als Ganzes irgendwie sagt, so es gibt so viele verschiedene Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen bei den ganzen Kulturen, die es in Europa gibt. So viele verschiedene Faktoren, die dann entweder dazu führen, dass man, ne, wie du es gerade meintest, Martha, sagt, ich fühle mich als Europäerin oder nicht. Also vielleicht können wir mal kurz irgendwie, ich kann ja mal kurz irgendwie sagen, was es da so für Themen gab. Ne? Also man kommt da, man fällt da so rein und dann hast du es ja gerade schon so beschrieben und dann geht es irgendwie erstmal so über die Kulturkontakte, über Handel zum Beispiel, über Reisen. Genau. Dann ging es weiter so mit Tourismus, ne? Also dass man irgendwie in andere Länder fährt und da irgendwie Andenken mit nimmt und so, ne? Und eben halt auch andere Kulturen, in Anführungszeichen, irgendwie dadurch kennenlernt. Dann ging es um so Geschichten wie Religiosität oder Religion, ne? Irgendwie, wo halt auch gesagt wurde, ne, Religion ist halt auch irgendwie, also man kann sich diesem europäischen Thema halt irgendwie auch nähern, indem man so Gemeinsamkeiten versucht heraus zu arbeiten. Ne? Also Religion ist da natürlich ein, da haben wir ja lange vorgestanden, ne? Weil ich ihn nicht glauben konnte, dass nur 20% aller Europäer irgendwie keiner Religion angehören oder so. Ne? Also Religion ist ein Thema. Migration ist da auch ein Thema. Und dann geht es auch irgendwie natürlich um so regionale Sachen wie ja, so Trachten, also im ganz konkreten Fall so, ne? Aber auch nicht nur Trachten im Sinne von im Sinne von Dirndl, sondern eben halt auch Trachten im Sinne von, keine Ahnung, Rocker, Lederkluft und so. Mhm. Ne? Also es gab halt irgendwie ganz viele Themeninseln, die so, die versuchten halt meistens schlecht als recht zu beschreiben, was es irgendwie für kulturelle Begegnungen, kulturelle Überschneidungen, kulturelle Kontakte und auch Gemeinsamkeiten irgendwie so gibt. Du hast recht, dass es irgendwie, das ist, hatte eine Struktur, ne, durch diese Themeninsel, die aber, finde ich, auch recht beliebig waren, weil ja. Handel, ja, das kann, da kannst du genauso gut den Welthandel nehmen, ja, das ist genauso, das hat eine ähnliche Wirkung, dass sich da Kulturen verschwimmen, mhm. Ja, Reisen kannst du genauso gut auf die ganze Welt übertragen, also dieses typisch, was ist denn jetzt europäisch? Ich glaube, das ist ganz entscheidend deswegen, weil das so eine, die hatten irgendwie eine Sammlung, vielleicht, ne? Da haben sie diesen Karren gehabt, dann haben sie noch irgendwelche anderen schönen Sachen. Eine sehr große Sammlung, gehabt. Ja. Genau. Und dann haben sie versucht vielleicht, also weiß ich ja nicht, ob es so war, aus dieser Sammlung dann irgendwie das in solche Themen zu packen und haben dann versucht, das irgendwie auf dieses Thema Europa, weil die kommen halt alle aus Europa, diese Stücke, da zusammenzumachen. Aber dass sie zuerst mal überlegt haben, was sind denn europäische Kulturen und dann geguckt haben, wie können dann die Objekte, die wir haben, das beschreiben? Ja. Das so kam das nicht raus. So kam das nicht rüber. Kam nicht raus? Okay. Was mich ein bisschen gestört hat, war, also ich stimme dir zu, ja, du hast halt diese Themeninseln, die, das muss man auch mal sagen, alle gleich aussehen. Es sind in den meisten Fällen einfach so graue Platten an der Wand mit Text drauf und dazu halt noch ein paar Fotos. Oh, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das war ein Museum der SMB. Genau. Und mein Problem, was fällt mir jetzt gerade so auf, ist, glaube ich, die Perspektive, die eingenommen wird bei diesen Themengebieten. Weil ich habe nicht das Gefühl, ich lerne etwas über verschiedene europäische Kulturen und dann gucke ich mir an, wo überschneiden die sich? Also ich lerne sie erstmal einzeln kennen, was weiß ich, in Italien macht man das, in Frankreich das, so, und wo sind Ähnlichkeiten und Unterschiede, sondern ich habe immer das Gefühl, gucke immer aus dieser deutschen Perspektive, was von diesen Kulturen kommt mal nach Deutschland oder geht davon weg. Ja, das hängt aber auch vielleicht So ein Beispiel war zum Beispiel, es gibt dann so zum Thema Venedig gibt es dann noch, in Italien gibt es nochmal so eine Ecke und da steht dann irgendwie so eine von diesen Schneekugeln rum, so wo dann so eine Gondel drin ist und so. Ja. Und also was im besten Fall irgendwie als Snippets zu beschreiben wäre. Das ist halt das Souvenir. Genau, wo ich dachte so, und was sagt mir das jetzt über europäische Kulturen? Ich möchte eigentlich wissen, eigentlich möchte man sehen, was holt denn der Italiener, was nimmt der sich denn aus Deutschland mit und dann, was nimmt der Deutsche sich aus Italien mit und dann der Vergleich, das wäre spannend. Das ist leicht, glaube ich, zu erklären, weil das, glaube ich, an der Sammlung tatsächlich liegt. Also die Sammlung, auf der das Museum sitzt, sozusagen, also habe ich mal gelesen, ist halt zum allergrößten Teil sind es tatsächlich deutsche, oder in Anführungszeichen, ne, jetzt deutsche Objekte. Aber, oder aus deutschsprachigen Raum stammende. So. Aber ich finde es gefährlich, also zu überlegen, wie die einzelnen Nationen. Es geht ja nicht um Nationen. Nein, weil du meintest irgendwie so, was ist das Französische und was ist das Italienische und sowas. Das finde ich nicht gut, weil das kommt dann sehr schnell, glaube ich, ins Klischee. Ja. Das ist sehr schnell, kommt man dann so, was macht den aus, was macht den aus. Ich fand eigentlich dieses Zitat von dem Philosophen, den ich nicht kannte, wer war das nochmal? Ortega y Gasset. Ja, am Anfang gar nicht so schlecht, dass da steht, ich meine, das ist jetzt auf das Deutsche, aber das kann man ja auf jede Nationalität übertragen, dass wenn man alles von anderen, wenn man so was ist, wie sagt das nochmal ausgedrückt, irgendwie so, wenn man da alles von anderen Kulturen wegnehmen würde, würde gar nicht mehr so viel Deutsches übrig bleiben, ja, oder irgendwie sowas. Stimmt, ne? Schon. Ich würde mich gar nicht an diesem Deutschen aufhängen. Ich meine, es gibt ja auch diese Idee Europa der Regionen und so. Ich fände nur einfach spannend, einfach deutlich, also ich habe das zu Martha in der Ausstellung gesagt, mir fehlt das so ein bisschen an Spannung bei den ganzen Sachen. Ich sehe so viel so einzelne Objekte und die stehen so da, aber es fehlt an Bezug auch dazwischen. Das heißt, ich kann nicht sagen, guck mal, ganz in Portugal irgendwo auf der Insel, da haben sie irgendwelche lustigen Kutten, die sie sich anziehen. Ach, lustig, in Rumänien machen die das ja auch. Hm. Jetzt habe ich zwei nebeneinander, jetzt gucke ich mir die an und daraus erfahre ich auch so, also Unterschiede, und trotzdem kann ich so europäische Gemeinsamkeiten irgendwie festmachen, sondern die Sachen stehen so vereinzelt da. Und mir fehlt das da einfach so ein bisschen an Spannung. Also da zieht mich wenig an, muss ich sagen. Also es gibt zwei Sachen, die ich beobachtet habe, was immer wieder vorkam. Es kam einmal eine Vitrine, wo von einer ähnlichen Sache, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Kaffeetassen, aus unterschiedlichen Ländern nebeneinander gestellt worden sind. Natürlich könnte man da sagen, okay, wir können da irgendwie einen Vergleich ziehen, und gleichzeitig können wir sagen, okay, die trinken alle Kaffee. Mhm. Ja. Obwohl jetzt Kaffee jetzt auch nicht unbedingt in Europa hergestellt wird. Also, und diese Überlegung, wir trinken alle Kaffee und wir haben dann aber auch Handelsbeziehungen, weil wir müssen ja irgendwie den Kaffee irgendwo herbekommen und pipapo. Diese weiterführenden Überlegungen, die kommen halt nicht. Du hast eine Vitrine mit unterschiedlichen Tassen, oder auch später sind es irgendwelche Krüge, oder dann ist es irgendwelche Trachten, die auch nebeneinander gestellt werden. Aber das ist alles so nebeneinander gestellt. Also das ist alles so ein bisschen nichtssagend, finde ich. Ja, oder? Also genau. Also was geht vielleicht auch in eine ähnliche Richtung. Die haben sich halt irgendwie für manche Themen in diesen Themeninseln irgendwie auch echt viel, also ein großes Thema aufgespannt. Also zum Beispiel dieses Thema Migration. Und haben dann aber halt nicht genug Platz, um das auch wirklich wertzuschätzen und auch wirklich darzustellen. Ne? Es ist dann immer so, ich hatte mir das noch aufgeschrieben, also bei dieser Migrationsthemeninsel war dann eigentlich 80% dieser Insel war halt einfach gegenüber kulinarische Migration, also Essen. Ne? Also der Austausch von unterschiedlichen Kochkulturen, sage ich jetzt mal. Ne? Und da war es dann vor allen Dingen der Döner. Gut, Döner ist für mich auf jeden Fall ein sehr attraktives Thema. Ich fand das auch irgendwie witzig so. Aber also das lässt halt einfach so viel weg. Ne? Also es lässt halt die ganzen Migrationsgründe weg von Kriegen über Kriegsflucht, Wirtschaftsmigration und so weiter und so fort. Das alles, was momentan uns ja einfach tagtäglich auf den Nägeln brennt, oder wo es halt einfach viele, viele Probleme gibt. Ne? Und das fand ich dann irgendwie super stark verkürzt. Und da hatte ich auch so ähnlich den Eindruck wie du, dass das so, ja, dass das dann halt so dahingestellt wurde und dann aber auch nicht, ne, dann wird es nicht mehr weiter gedacht irgendwie so. Ich habe gerade noch eine Idee, wir waren doch im Museum Neukölln, und Neukölln ist ja auch so ein Stadtteil, der, oder das Museum hat eben das auch so dargestellt. 100 Objekte. 100 Objekte gab es, und da waren eben ganz viele auch interkulturelle Objekte. Und witzigerweise habe ich da mehr diese Interkulturalität und dieses, dass Kulturen miteinander verwoben sind und nebeneinander auch sich reiben, irgendwie mitbekommen, als im Museum Europäischer Kulturen, wo man eben eigentlich ja das so super machen kann. Man kann auch diese Objekte sprechen lassen und auch vielleicht persönlichere Objekte nehmen, weil diese Objekte hatten alle so ein bisschen so einen Charakter, die sind dann irgendwo eingekauft worden. Ne? Wir standen da sofort so zwei Fußballtrikots von Khedira und Jennifer Maroschan. Maroschan. Und die sahen halt aus wie bei Karstadt gekauft und dahin geknallt. Aber also das wurde ein bisschen versucht, was du gerade meintest. Wenn du dich noch erinnerst am Anfang, das waren keine Objekte, das waren aber so an so Fäden aufgehangene Tafeln irgendwie. Und da ging es ja immer irgendwie um eine Person und um ein Objekt. Und da gab es einen kleinen Text zu in der Ich-Perspektive. Aber genau Perspektive. Das wäre es eben cool gewesen. Ja. Warum haben sie nicht einfach das Objekt, was da beschrieben wurde, in dem Dings gezeigt? Ja. Dann hätte das Objekt diese Geschichte erzählt, da auf diesen Papptafeln. Ja, das ist halt Museum Bug Consulting at its best, würde ich sagen. Ja. können wir nochmal auf die Döner-Ecke. Ja, also ich meine, es gibt so ein paar Highlight-Objekte. Da ist eines dieser Karren. Okay, hier. Nee, wir sind hier in Neukölln. Ja, genau, Köln wird gerade wild draußen. Es gibt halt diesen lustig bunt bemalten Karren von Sizilien, dann gibt es da diese große Gondel und dann gibt es den legendären Plastikdöner. Ja, das ist so ein großer Dönerspieß aus Plaste. So ein Werbezeichen eigentlich. Ja, was man sich irgendwie als Dönerladenbesitzer draußen irgendwie dran dengeln kann und dann hast du oben noch Platz für dein Logo. Genau, und der steht da halt irgendwie rum. Und der Jörg kennt sich aus. Ja. Ich habe mir das Objekt Schild durchgelesen. Hast du eine Dönerkette, oder? Hier in Neukölln. Was? Hast du eine Dönerkette? Ich habe diverse kulinarische, gastronomische Angebote. auf jeden Fall, irgendwie dieses Ding steht da halt so rum und was ich vorhin meinte mit dieser Deutschland-Perspektive, da hatte ich wieder das Gefühl, ja, der Döner ist halt irgendwie, ist irgendwie lustig, weil der, also kommt irgendwie aus der Türkei, aber der gibt es ja wohl da auch gar nicht in dieser Form, glaube ich, in den anderen. Er wird als Berliner Erfindung sozusagen. Genau. So, und da diese Perspektive wieder, anstatt dass man irgendwie so dieses, okay, Fleisch gegrillt im Brot. Wo gibt's das in Europa? Überall wird irgendwie Fleisch gegrillt und dass man das so macht. Ich hatte generell nämlich das Gefühl, es gibt so ein paar Kulturen, so was ich Richtung Italien, Richtung Türkei, vielleicht irgendwie noch Griechenland mit so orthodoxen Geschichten hier und da mal. Da werden so, also da wird drauf sehr fokussiert. Ich habe überhaupt keine Vorstellung bekommen davon, was europäische Kulturen überhaupt sind, von welchem. Wer erzählt da überall mit rein? Dann wird da irgend so ein Paravent oder also so ein beklebter Raumteiler im Endeffekt. Und dann stand irgendwie dabei, ja, in England sei der sehr beliebt gewesen und sehr und er hätte sich sehr verbreitet. Und ich denke so, ah ja, stimmt, England gehört auch noch irgendwie mit dazu. Da ist man in dieser ganzen Brexit-Debatte. Ja, so. Und ich dachte halt in dem Moment so, ah, okay. Und die Franzosen haben die auch sowas, weil Paravent. So voll Englisch. Also es ist Caravan. Halt, also Caravan. Genau, ich habe halt das Gefühl, es geht vor allem eben um Gruppen von Leuten, die irgendwie in Deutschland dann auch vertreten sind. Also viele italienische, damals Gastarbeiter genannt, heute einfach Personen, die hier arbeiten und leben inzwischen. Und halt große Gruppe von türkischen Mitbürgerinnen und so weiter. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, von was wir überhaupt reden. Was ist das für ein Raum? Ja, deswegen sage ich ja, eine Karte hätte auch am Anfang vielleicht auch ein bisschen geholfen. Ja, aber ich finde, ihr wollt immer, also keine Ahnung, bei Martha, bei dir merke ich das immer so total. Du willst irgendwie, du willst so eine Definition irgendwie vorher haben. Sowas total Sicheres, von dem man irgendwie ausgehen kann, was jetzt irgendwie Europa irgendwie ist und was europäische Kulturen sind. Nein. Und ich glaube, lass mich kurz ausreden. Das will ich nicht. Ja. Nicht. Lass mich, falsch, falsch. Stimmt nicht. Nee. Ich gehe jetzt. Aber also für mich in meinem persönlichen Museumsbesuch, ich kam da immer wieder, also mit dem, was ich auch so durchgelesen habe, immer wieder so darauf zurück, dass das halt einfach super sagen wir mal, schwierig ist, das auch zu definieren. Also ich meine, da haben sich ja nicht umsonst Generationen von Ethnologen und Kulturwissenschaftlern irgendwie die Zähne dran ausgebissen, das halt zu definieren. Weil Kultur halt einfach irgendwie was so total Fluides ist. Ne? Weil das hat man immer auch daran gemerkt, dass ganz am Ende war das, glaube ich, da, wo auch hier die Trikots, die Fußballtrikots und so waren, da wurde ja diese Frage gestellt auch und unter anderem, ne, was ist jetzt so, oder wie ist der Stellenwert von Nationen zum Beispiel bemessen? Da ging es auch um dieses Thema Grenzen und so, ne? Und und auch um die Frage, also was ist so der Zusammenhang zwischen einem Land wie Deutschland, also einer Nation, und dann irgendwie aber auch so ganz regionalen Konglomeraten, nenne ich es jetzt mal, wie ein Dorf oder sowas, ne? Und das changiert halt alles irgendwie. Es gibt halt, ne, da wurde zum Beispiel über die Dörfer in der Grenznähe irgendwie erzählt, ne, die, was weiß ich, zu Frankreich oder so, ja, die halt sowohl in Anführungszeichen französisch kulturell irgendwie, ich sag mal, aufgeladen sind, aber eben halt auch deutsch, ne, also so dieses, ja, deswegen, also ich glaube, diese, für mich hat die Ausstellung schon irgendwie gezeigt, so, man kann das nicht irgendwie, man muss das halt irgendwie im Detail sich anschauen und irgendwie eine Allround-Definition, quasi die Weltformel, was ist eine Kultur, die gibt's halt einfach auch nicht. Du hast total recht. Ja, aber du hast danke. nicht recht, dass ich eine Definition will. Was Sondern? Ich mir gewünscht hätte, wäre nämlich, das haben wir nämlich auch beide, Matthias und ich, festgestellt, dass da Fragen gestellt werden. Da wird keine, außer am Ende, wie hat es Ihnen gefallen oder wie können wir es besser machen, wurden keine einzigen Fragen gestellt. Und wenn am Anfang einfach nur die Frage gestanden, was ist Europa oder was ist europäische Kultur? Wenn dann gefragt wird, was sind Länder, was sind Nationen, was sind Grenzen? Wenn diese Fragen gestellt werden, dann wäre ich da wirklich mit diesen Fragen und vielleicht auch mit einem Versuch, Antworten zu finden, durchgegangen. Und so wurden eigentlich ganz oft, nämlich was du gesagt hast, wurde ganz oft versucht, von Anfang an wurde versucht, irgendwelche Definitionen dahin zu schreiben. Das wurde immer und so sehr erklärt, wissenschaftlich, ne? Erklärt, ja. Und das finde ich gar nicht, also das will ich gar nicht. Ich brauche keine Definition, aber ich brauche diese Fragestellung. Ja, okay. Also mir ging es, wie gesagt, auch ganz genauso. Also ich hätte gerne am Anfang so einen Satz gehabt, was ist in Europa? Genau. Und dann der Satz eigentlich, lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ja, oder vielleicht finden wir es auch nicht raus. Aber und so, dann geht man durch die Ausstellung und fragt sich das und diskutiert miteinander und guckt. Und am Ende steht, habt ihr euer Bild von Europa gefunden? Ja. Und das passiert halt nicht, sondern man liest so, also ich hatte das Gefühl, diese ganzen Texte lesen sich wie so Abhandlungen. Geschnitten Brot. Ja, aber so ganz altes, hartes. Vom Vortag. Nee, so wirklich, die lesen sich wie so ein wissenschaftlicher Aufsatz. Also, was weiß ich, sowas wie, Dörfer in Grenznähe zeichnen sich durch das und das und das aus. So, also so geht das halt die ganze Zeit. Und die sagen dir irgendwie was, so nach dem Motto, das wissen wir ja alle, aber das bringt mich nicht voran. Ja, so wie mit dieser Sache mit der Religion. Da stand einfach ganz staubtrocken so und so viel Prozent. Aber du glaubst es nicht, weil es für dich sich nicht so anfühlt? Ja, in deinem Umgebungsbild. Wir müssen, glaube ich, nochmal kurz sagen, was da stand. Also, da war. sonst versteht jetzt keiner. Wieso denn nicht? Dann fragt sich die Leute noch. Yeah. Fragen stellen. Fragen stellen. Das war so ein Eingangs-, so ein A-Text, ADAC-Text. Ein Z-Text. zum Thema Religion irgendwie in Europa. Und da stand. Gretchenfrage. Da stand so drin, ich glaube, wie war es denn mal, 75% irgendwie christliche Religion der Bevölkerung, also von diesen 700 Millionen Bevölkerung, 70% oder 75% davon christlich, 5% muslimisch und 0,5% jüdisch. So, und da standen wir vor und hatten uns so gefragt, oder ich hatte mich gefragt, oh krass, kann das denn sein? Von wann, also da ist mir dann nämlich auch nochmal aufgefallen, also wie definieren die denn dann Europa? Also diese 700 Millionen wo wohnen die denn? Wo wohnen die denn? Ja, ne, wirklich. Ja, also das fehlte mir. Das kam auch in der Ausstellung irgendwie gar nicht vor. Nee. Ne? Also da sind wir jetzt wieder bei so einer Definition eigentlich angelangt. Ne? Aber also wenn man sowas schreibt, muss man halt auch irgendwie schon mal sagen, ja okay, wir nehmen jetzt irgendwie mal Europa, was weiß ich, dieses klassische Ding von wegen von Portugal bis zum Ural. Und dann nehmen wir vielleicht auch noch die Türkei mit rein oder nicht. Und das wusste man halt alles irgendwie nicht so. Ne? So. Echt ganz spannend, ne? Diese ganze Türkei-Frage mit, also gut, also auch dieses Thema EU und Europa kam irgendwie nicht so wirklich vor. EU kam ja gar nicht vor. Nee, wo man ja auch so sagt, irgendwie Türkei, ist das insgesamt Europa oder endet das irgendwie da am Bosporus oder was? Ja. Vielleicht ist das auch, jetzt irgendwie habe ich jetzt so eine Idee, vielleicht ist das von denen auch extra so gemacht. Die wollen vielleicht so super unpolitisch sein und deswegen machen sie keine aktuellen Fragestellungen, deswegen machen sie keine EU was auch immer mit rein, sondern rein kulturell, weil es europäische Kulturen sind. Also vielleicht vielleicht ist es zu abgegrenzt. Also ich weiß nicht, sollen wir noch das Feedback von den anderen Besuchern, das auf dieser Wand war, mit einbringen? Also es wurde natürlich sehr viel und von mir auch gefordert, jetzt bei Corona kann man ja eh nichts anfassen und so, aber generell war ja nichts zum Mitmachen oder zum Ausprobieren oder zum Erleben da. Es war recht klein, die Dauerstellung, muss man dazu sagen. Es war wirklich recht klein für großes maximales Stündchen. Ja. Sag ich mal. Ja, wobei, ich möchte gerade noch erwähnen, ein Teil war auch geschlossen, leider. Da wird nämlich umgebaut. Es gibt noch so diesen Weihnachtsberg oder sowas. Korrigiert mich, wenn das anders heißt. Das ist eigentlich eines der Highlights dieses Ganzen. Da kommen ganz viele Leute, gucken sich das gerne an. Das ist gefühlt sowas wie so eine Märklin-Eisenbahn-Landschaft nur mit Weihnachten. Und da steht ganz viel Kram drumherum, das war leider zu. Und dann gibt es da noch eine kleine Schausammlung bei mit Porzellan. Ach, du meinst, es hätte uns jetzt unser Bild komplett verändert? Das wäre noch schlimmer. Nein, Quatsch. Nein, aber das ist auch eines der Dinge, weswegen Leute, das hätte ich glaube ich auch zu Weihnachten regelmäßig dahin pilgern. Ja. An jeder in seine Stadt, nur halt, um sich das da anzugucken. Aber ich finde, wir sollten auch um dem jetzigen Team, weil das kommt mir schon sehr alt vor, diese Ausstellung, und zumindest hoffe ich, dass das am Alter liegt. Ich fürchte, die ist verhältnismäßig jung noch tatsächlich. Echt? Ja. Auf jeden Fall das Team, was zumindest die eine Sonderausstellung, die wir uns noch angeguckt haben, gemacht hat oder mitbetreut hat, das sollten wir vielleicht schon erwähnen, weil die war wirklich ganz anders. Ja, aber ich wollte wir können ja noch kurz auch über die Fashion-Ausstellung sprechen, aber ich wollte noch mal kurz zurück zur Ausstellung und vielleicht auch noch mal was Gutes irgendwie über die Ausstellung sagen, jedenfalls was, also sie hatte für mich irgendwie schon öfter mal so Überraschungsmomente, nämlich was die Objekte irgendwie anbelangt. Ich hatte gerade mal, ich dachte gerade so, hoch, schon fertig die Ausstellung. Ja, das, auch. Das fand ich auch sehr überraschend, das tatsächlich. Weil die so klein war, aber keine Ahnung, also soll ich sagen, also ein Beispiel hatte ich auch schon genannt, ne? Also es ist irgendwie in dem Raum, wo es halt auch um Kleidung und um Trachten und so weiter ging, ne? Dann denkt man sich, okay, Trachten und so, und dann kommt aber auf einmal irgendwie so, wird dann auch so diese Motorradrocker-Gang da fotografiert, ne? Mit ihren Lederkluften oder irgendwie die Gothics, die eben halt auch eben halt ihre Trachten tragen, ne? Und natürlich sind das halt auch Trachten, aber sowas habe ich da einfach nicht erwartet, ne? Ich habe da halt einfach irgendwie, keine Ahnung, das Schwarzwald-Kleid mit den roten Bommeln oben auf dem Hut irgendwie erwartet, aber dann kommen auch die Gothics um die Ecke oder so Sachen wie in dieser Religionsecke, ich sehe mal, da ging es ja auch quasi um so religiösen kulturellen Austausch, und da wurde dann zum Beispiel neben diesen Votivtäfelchen und so, ging es auch um den Adventskalender, ne, den wir irgendwie alle kennen und lieben und so. Und daneben gab es dann aber auch den Ramadan-Kalender zum Beispiel. Und das, der halt einfach die Türchen irgendwie hat, die dann und dann bis der Ramadan irgendwie anfängt. Und da gab es eine richtig große Menge irgendwie an Objekten, die ich halt die ich irgendwie nicht erwartet hätte. Also, ne, ich spreche jetzt wieder über Erwartungen, aber das fand ich halt irgendwie cool. Also ich habe da einige Objekte gefunden, die mich echt so geflasht haben. Ja, das wollte ich nur weiß mal kurz sagen. Weiß ich gar nicht, ob ich so wahnsinnig die Objekte so... Also klar, das Schöne fand ich schon, dass diese Vielfalt an Objekten hat schon dargestellt, wie vielfältig europäische Kulturen ist und auch wie sehr wir auch miteinander verwoben sind, sodass so diese Essenz, finde ich, haben die Objekte schon gezeigt. Ja. Aber, und es war natürlich wieder mal sehr spaßig, mit euch da durchzugehen. aber keine Ahnung. Ich fand es ganz gut, dass es nicht so wahnsinnig viel war. Ja. Also ich fand es gut, dass es nicht so, weil wenn es in dem Stil halt 5 Säle gewesen wären, da wäre ich, glaube ich, wirklich enttäuscht gewesen. Lass uns das Fazit vielleicht zum Schluss aufheben. Aber wollen wir noch kurz mal über die Fast Fashion? Ja, vielleicht oder, generell. Ja. Ich meine, das ist nun eigentlich ein verhältnismäßig großes Haus, muss man mal sagen. Ja, irgendwie, es gibt halt diese Eingangshalle, da ist halt nichts drin, außer so ein Briefkartenständer und sowas irgendwie. Postkarten. Das ist aber auch traurig, genau. Irgendwie, oder? Das diese Eingangshalle. Ja, da sitzen so super nette Kollegen, da reden wir vielleicht auch noch drüber. Aber auf jeden Fall, es gibt halt diese kleine Dauerausstellung und dann gibt es aber eigentlich noch mehrere Säle, auch im ersten OG, da war jetzt in dem Fall nichts, für Sonderausstellungen. Und eine haben wir uns angeschaut, die hieß Slow Fashion, Fast Fashion oder andersrum. Nee, Fast Fashion hieß die, glaube ich, einfach nur. Und oder Fast Fashion. Ja. Genau. Und die ist aber nur, also die kommt quasi aus Hamburg und ist jetzt nur adaptiert worden hier für das Haus. Vom Museum für Kunst und Gewerbe, ne? Ja. MKG. Ja, genau. Und genau, die ist da reingewandert und da geht's, wie der Name schon sagt, um Fashion. Also, naja, nicht nur um, also nicht nur sozusagen um die Prêt-à-porter-Mode, ne, damit steigt's vielleicht irgendwie ein, sondern generell eben halt um Textilien beziehungsweise um Kleidung oder Haute Couture. Du meinst, es geht nicht nur um Haute Couture, sondern auch um Prêt-à-porter. Ja, genau, andersrum. Oder um Fast Fashion geht's. Oder sowohl Fast als Fashion auch. Fast Fashion ist ja sowohl noch nicht mal, Prêt-à-porter ist ja sogar noch ein bisschen gehobener. Ja, also nicht um die gehobene, also auch um die gehobene Mode, sondern eben halt auch um die Allerweltsmode, die wir tagtäglich irgendwie anhaben und um die Frage, wie wird die eigentlich hergestellt? Ja, unter welchen Bedingungen? Und unter welchen Bedingungen wird die hergestellt? Was nehmen wir da alles in Kauf? Es war so verstörend mal wieder für mich. Wie wird die gehandelt? Weil, also ich habe mich ja schon viel mit dem Thema beschäftigt. Eigentlich weiß ich das ja immer alles, aber wenn man dann wirklich nochmal die Bilder sieht und die auch Filmaufnahmen sieht von dem Rana Plaza, was da eingestürzt ist in Bangladesch und was von diesem das? Gebäude. Genau. Da sind über 1000 Menschen gestorben. Eine Textilfabrik. Eine Textil, ja. Ja, oder eine Wohnäherinnen vor allem. Das sind ja oft Frauen, die da unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten, gearbeitet haben und auch Monate vorher schon immer wieder dem Besitzer gesagt haben, hier sind Mängel, hier stürzt es ein gleich und so. Also die haben, es war nicht so, oh, wir gehen zur Arbeit und dann stürzt es ein. Die haben schon ganz, und das hat so ein bisschen endlich mal einen Aufschrei gegeben, diese vielen Toten. Und also nicht nur das, werden Bilder gezeigt, eben wie es auch wirklich ist, wie diese Textilindustrie die Erde zerstört, die Menschen zerstört, die Tiere zerstört und ausnimmt. Also wie es eigentlich auf Kosten von einem total Billo-T-Shirt oder billigen Schuhen eben. Was für Kosten das eigentlich hat. Genau, Kosten ist vielleicht das richtige Wort. Also es geht sowohl um die Ökonomie, als auch um die, haben wir es gerade schon gesagt, um die Arbeitsbedingungen, aber auch um die Ökologie. Also ich fand, da waren super viele starke Fotografien drin in der Ausstellung. Oh ja. Also nicht nur was sozusagen also du hast ja gerade das, wie heißt es, Rana Plaza irgendwie anbelangt, wurden da gezeigt, wurden natürlich auch aber so. Aber nicht nur da, genug andere Beispiele. Aber die hatten ja Fotos aus dem Rana Plaza. Es gab auch Fotografien von von so Flüssen irgendwie, wo halt Färbemittel reingeschüttet irgendwie wurden, ne, wo der ganze Fluss dann auf einmal irgendwie rosa oder jeansblau irgendwie war. Mhm. Es gab aber auch, das hat mich total beeindruckt, das waren also eine künstlerische Fotos, eher so Porträts von afrikanischen Leuten. Ich glaube, ja, waren alles Schwarze, glaube ich. Mit den T-Shirts meinst du das? Genau. Das war, auf Haiti war das. Ah, okay. Ja. Ah, das war auf Haiti, okay. Und die hatten halt alle sozusagen die T-Shirts, die in Europa irgendwie keiner mehr haben wollte. Sozusagen. Und was daran so interessant dooferweise habe ich jetzt leider nicht mehr die Slogans, die auf diesen T-Shirts drauf waren. Ja, da waren, also T-Shirts aus Amerika übrigens. Und okay. Sorry, das ist total falsch eigentlich. Ich will es nur gleich, dass wir es haben. Also ja. Es ist halt irgendwie, die stellen halt die Klamotten daher, dann gehen die halt in die USA und wenn die USA keiner mehr haben will, dann tüten die da ein und quasi alle die du in sämtlichen Secondhand-Stores und sonst was Sachen nicht los wirst in den USA, gehen wieder nach Haiti. In Europa auch. Und dann haben die diese T-Shirts. Also in Deutschland auch. Und dann haben die aber so T-Shirts an, da steht dann drauf hier dieses mit dem Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, mit diesem The Man, The Legend und I'm in Virginia, Bitch und was weiß ich, was das T-Shirt stand, die und irgendwie eine schwarze Frau hat da auch eins von diesen Kiss Me, I'm Blonde. Ja, genau. Ja, das fand ich Sag nochmal, das hat man nicht so gut verstanden jetzt. Achso, genau, das T-Shirt, da steht drauf Kiss Me, I'm Blonde. Ja. Es ist so absurd. Das ist, ach, die Welt ist so absurd. Das fand ich so interessant, Leute. weil das halt so, ne, dieser, deswegen passt es halt auch einfach so super gut in diese, dieses Museum der, in Klammern, europäischen Kulturen, also so dieses Mindset oder diese, weiß ich nicht, wie die das jetzt so schnell nennen soll, ne? Also diese Slogans, die auf den T-Shirt drauf waren, sind halt einfach gemacht für die US-amerikanische Gesellschaft und für die Europäer, also sind meistens die, auch so so eine westlich-weiße Gesellschaft und zeigen natürlich da auch irgendwie so dieses diese Überheblichkeit, ja. Ne? die spielt in diesen T-Shirt-Slogans halt auch so die Rolle. Naja, aber das war jetzt auch nur irgendwie so eine kleine Fotoserie davon. Ich finde das interessant, weil diese, okay, das ist in Hamburg gemacht worden und so und die haben es übernommen, aber genau so muss es halt sein. Es muss Fragen aufwerfen, es muss moderne Themen mit einbringen, es muss mich irgendwie inspirieren, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich in Europa zu leben, heißt ja inzwischen leben wir ja gar nicht mehr in irgendwelchen Nationen oder in Europa, wir leben halt auf der ganzen Welt und alles, was wir irgendwie machen, ob wir was essen, ob wir was zum Anziehen tragen, ob wir irgendwie eine Musik hören, alles hat irgendwie eine globale Auswirkung. Ja. Und das finde ich so wichtig. Genau. Und gerade so ein Museum, was so dieses Thema hat, nicht nur europäische Kulturen, sondern auch, finde ich, weit, weit heraus geht es ja. Ne? Mhm. Wie sind wir miteinander vernetzt? Wie sind wir miteinander in Beziehung? Was hat die Näherin in Bangladesch mit mir zu tun? Mhm. Ja? Mhm. Und genau solche Verbindungen sollte so eine Institution aufbauen. Yeah. Und das habe ich jetzt bei der Dauerstellung überhaupt nicht. Macht die Sonderausstellung ganz gut. Und wir haben jetzt ja nur kurz über die erste Hälfte der Fast-Fashion-Ausstellung geredet. Die zweite Hälfte ist dem Thema Slow-Fashion, widmet sich dem Thema Slow-Fashion. Und da wird halt sozusagen so ein bisschen der Spieß umgedreht und irgendwie gefragt, wie kann man besonders nachhaltig Kleidung produzieren? Wie kann man besonders nachhaltig Kleidung konsumieren? Genau, und da gab es auch irgendwie viele, also es war so ein kleines Gewitter an vielen coolen Ideen und da gab es dann auch tatsächlich das erste Mal in dem Museum oder an dem Nachmittag, als wir da drin waren, so partizipative Möglichkeiten. Ne? Wenn man das so nennen möchte, ja. Wenn man das so nennen möchte, also so ganz rudimentär. Ne? Da, keine Ahnung, wurde dann so die Frage gestellt, wie viel Geld würdest du für ein T-Shirt ausgeben, was nachhaltig produziert ist? Und dann konnte man da so kleine Aufkleber auf so eine Tafel, so eine Skala irgendwie böppeln und dann konnte man halt sehen, ne, so die meisten, die lagen dann so bei 30, 40 Euro oder so. Ne? Also solche Dinge waren da irgendwie dann auch irgendwie am Start und das war dann auch nochmal so ein bisschen so, ah, okay, ach, jetzt auch mal schön, dass man jetzt ja auch nochmal ein bisschen agieren kann, so, ne? Ja, oder auch diese Fragen, die gestellt worden sind, mit dieser bewegten Statistik oder wie nennt man, lebendige Statistik, wo man so einen Film hatte, wo wahrscheinlich 20 oder 50 Leute gefragt worden sind, so Ja-Nein-Fragen gefragt worden sind, da muss man auf die eine Seite gehen, auf die andere Seite gehen. Das habe ich auch öfter mal mit Schulklassen gemacht, wenn ich mal Schulklassen. Das waren dann so Fragen wie, besitzt du ein Kleidungsstück, was in Deutschland hergestellt wurde? So war es oder in Europa, ja, genau. Ja, genau. Nee, und was mich vor allem da, was ich so schön fand da, ist, dass du selber gleich, du kamst raus und hattest Ideen, ja, und warst inspiriert. Das ist eben das, was ich, eigentlich sage ich das ja jedes Mal, jede Folge sage ich das. Ich möchte inspiriert werden, wenn ich in so einen Ort gehe. Deswegen gehe ich ja eigentlich auch ins Museum, damit ich danach irgendwie den Kopf voller Ideen habe und irgendwie da rausgehe und inspiriert bin. Und danke, dass es diese Sonderausstellung die übrigens noch bis Januar läuft, 2021. Ja. Also die machen da im Mac ja immer mal diverse Sonderausstellungen. Ich habe da auch schon mal eine gesehen zum Thema Wolle, die war auch sehr cool. Mhm. Ich muss jetzt sagen, bei der Ausstellung, ich meine, der erste Teil ist halt super düster und super blurr. Oh, so. Guckt euch bitte nicht die Filme an. Das macht einen ziemlich, das macht ein bisschen Vorhang. Fertig. So, ich meine, Martha wird heute Nacht noch nicht gut schlafen, aber es macht ein bisschen fertig. Aber die Realität macht einen einfach fertig. Ja, ich hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig drüber gelernt, warum die Prozesse so sind, wie sie sind. Also Geld? Matthias, es ist doch immer nur das Geld. Du weißt es immer noch nicht. Leute, die Leute sind so gierig nach Geld und wollen immer mehr und immer billiger, damit sie immer mehr bekommen. Das ist das Einzige. Ja, das ist mir bewusst, weil ich hätte das gerne im Museum auch gesehen. Also ich habe halt gesehen, ich habe die Auswirkungen gesehen, aber ich habe nicht so, also ich hätte gerne mal so ein bisschen so Verhältnis gehabt. Wie war das in den 50ern, wie ist das heute? Ja. Gut, davon abgesehen, ich fand die zweite Hälfte viel, also die ist natürlich auch in einem ganz anderen Stil gehalten, merkt man schon, farblich ist die viel positiver und so weiter. Lustigerweise fand ich auch die Texte viel ansprechender. Martha, was du vorhin meinst, dass so eine Ausstellung natürlich super wichtig ist. Und das Schlimme ist, hatte halt so ein bisschen das Gefühl, als wir rausgegangen sind, dass die im Mac fast ein bisschen verschenkt ist halt. Also, und das klingt echt böse, aber ich meine, das Mac ist halt echt irgendwie da ganz JWD, wir hatten das vorhin schon. Ein wichtiges Thema, ja. Genau, und es ist so ein krasses Thema und ich glaube, das beschäftigt auch super viele, aber es ist halt echt ein bisschen ab vom Schuss und ich hatte, das wäre so ein Thema, da würde ich mir wünschen, das wäre mal so bam auf der Museumsinsel, super zentral. Neben Primark. Im Primark. Ja. Okay. Auf dem Alexanderplatz am besten. Ja, direkt davor. Ja. Ja, die müssten da irgendwie so eine Dependance hinbauen mit dem. Ich finde, das Thema ist auch immer wichtig. Also es ist bis endlich sich etwas ändert, ist dieses Thema so wichtig. Das reicht nicht nur eine Sonderausstellung. Es muss einfach so. Aber das ist, ihr merkt schon, ich bin halt so voll. Ich beschäftige mich halt da total das ist dein mit. Thema, und ne? Ist, ja, deswegen war ich auch froh, dass wir jetzt da waren. Ja. Und das noch gesehen haben. Wollen wir mal langsam zu einem Fazit zum Museum Europäischer Kulturen kommen? Also ich kann ja mal anfangen. Also was man jetzt auch schon hören konnte, also die Ausstellung ist irgendwie alt, sie wirkt irgendwie nicht besonders gut aufeinander abgestimmt, die einzelnen Teile. Und also, wie soll ich sagen? Oder ich sag's mal anders. Also ich find so ein Museum einfach ultra wichtig. Ich würde gerade sagen, gerade jetzt, so wo in Europa einfach so ein fetter Rechtsruck am Start ist in so vielen Ländern, wo Populisten irgendwie an die Macht kommen, die halt diese vermeintlichen nationalen Identitäten und so schüren, ist es irgendwie so wichtig, dass es Orte gibt, die halt auch so einfach die Gemeinsamkeiten betonen. Oder auch die Gemeinsamkeiten untersuchen, so, ja, das kann man ja durchaus auch, was weiß ich, als Forschungsmuseum kann man ja auch akademisch machen, was auch immer, ne, aber ich finde, deswegen ist so ein Museum europäischer Kulturen super wichtig, nur das macht es in der derzeitigen Ausstellungsform halt nur echt super bedingt. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt's da, es gibt sicherlich auch wiederum noch andere Vermittlungsformen, Führungen und so weiter und so fort, ne, die sich mal auf spezielle Themen kaprizieren, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen kann. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, man geht nicht ins Museum Europäischer Kulturen, um sich über über Migration zu informieren. Das geht da nicht. Das ist halt einfach nur ein ganz mini kleiner Teil, so, der halt auch einen schlechten Schwerpunkt setzt. Und das hatte ich bei vielen anderen Themen auch. Und positiv würde ich aber wiederum zu dem kommen, was ich auch gerade schon mal irgendwie meinte. Also ich finde, auch wenn alles irgendwie das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, also diese Themeninseln irgendwie schlecht irgendwie gemacht und aufeinander abgestimmt sind, mich haben halt Objekte, Objektzusammenstellung immer, es gab immer wieder überraschende Momente. Also keine Ahnung, man hat diese venezianische Gondel. Heißt das Gondel? Gondel, ja. Genau. Gondel. Und dahinter ist dann halt so dieser Dönerspieß. Ne? Sieht man, kann man so im Hintergrund sehen. Und das ist immer so ein Brainfuck, finde ich. Weil das ist so, wie hängt denn jetzt diese Gondel mit diesem Dönerspieß zusammen? Ne? Und es gibt ja eine Verbindung. Ne? Und wenn man irgendwie sich da so ein bisschen durchwurschtelt, dann findet man die auch. Und sowas hatte ich so total oft. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist so eine, glaube ich, auch so eine Chance mit so einem ethnologischen, ethnografischen, kulturwissenschaftlichen, mit so einer kulturwissenschaftlichen Impetus, sowas irgendwie auch spannend zu machen. Ja, du hast schon recht, das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Puzzleteilen. Ja. Dass das am Ende irgendwie mit dieser Seiden, nur mit diesen Seidensachen, dass das am Ende irgendwie so ein Puzzle ergibt, so ein Bild ergibt. Hm. Ja. Das finde ich einen super Ansatz und ich glaube auch, dass es die Sammlung hergibt. Und ich danke auch der SMB, dass sie da wirklich nur diese zwei Räume gefüllt haben oder diese kleine Ausstellung gemacht haben, weil ich glaube, noch mehr Objekte und sowas hätten sie jetzt auch nicht mehr rausgerissen. Es ist einfach nur die Art und Weise, dieses Puzzle spielen zu lassen. Ja, das hat mir gefehlt. Und ich gebe dir recht, also mein Fazit ist auch, es ist ein tolles Thema. Es ist ein super wichtiges Thema. Es ist eigentlich schade, dass es da hinten, da draußen ist. Obwohl ich es auch einen tollen Ausflug fand. Dahin und die Sammlung ist bestimmt oder die Sammlung hat sehr, sehr spannende Beziehungen zueinander, die Objekte, aber die Art und Weise, wie es an mich herangetragen wird, ist leider, ja, es ist leider einfach nicht so, dass der Funke da so nicht überspringt. Nicht MATA-kompatibel. Ja, leider, aber. Not MATA-approved. Ja. Also ich muss sagen, mir ging es ähnlich. Es hat mich einfach nicht so, also ich war jetzt das dritte Mal, glaube ich, da. Was? Ja. Und wie ist dir das mal aufgefallen, Martha? Das sagt der Matthias in der letzten Zeit ganz oft. Immer wenn wir über ein Museum sprechen, dann sagt er hinter, ich war, glaube ich, schon dreimal da. Ja, zweimal. Ja. Ich glaube, der war schon in allen Museen, war der schon dreimal in Berlin. Ja, wenn man dreimal meinen Namen im Museum sagt, dann tauche ich auf. Nee, also mich hat es auf jeden Fall, mich holt das irgendwie einfach nicht so ab und es hat halt irgendwie, mir fehlen so ein bisschen die Objekte, wo ich wirklich so, wow, also wo es mich wirklich so ein bisschen vom Hocker haut, sodass die da sind, wo ich denke so. Der Plastikdöner, ne? Ja, den finde ich lustig, so, aber es ist halt, es ist nicht so der erste, das ist der erste Plastikdöner der Welt, keine Ahnung. Den hat genau. Schon Kaiser Wilhelm gegessen. Genau, das ist der erste Döner, den Kaiser Wilhelm selbst mit dem Rapier runtergeschnitten hat. Nee, aber irgendwie mich holt das irgendwie alles nicht so ab und ich finde halt dieses Thema Europa ist halt so spannend und so wichtig. Und Jörg hat es ja vorhin schon schön gesagt, irgendwie diese aktuelle Situation mit den ganzen Populisten und so weiter. Gerade da ist es irgendwie wichtig, finde ich, auch so eine neue so ein neues Narrativ für Europa irgendwie zu entwickeln. Das ist das, womit sich die EU so schwer tut. So, wer sind wir eigentlich? Sind wir halt nur diese Wirtschaftsgemeinschaft? Da wäre wieder ein super Verweis dieser Fast Fashion, Slow Fashion Geschichte, ja? Oder ist das halt irgendwie eine Wertegemeinschaft? Und was sind das für Werte? Mhm. Also gibt es gemeinsame Werte in Spanien wie im Rumänien oder wie? Also das ist sowas, das hätte ich gerne irgendwie noch ein bisschen gehabt. Also quasi die Unterschiede und dann aber das Gemeinsame in der Verschiedenheit. Das wäre das, glaube ich, was mich wirklich interessieren würde. Mhm. Und ich finde, diese Sonderausstellung, die sie da hinholen, da haben sie immer, glaube ich, ein gutes Händchen, da holen sie schöne Sachen. Und ich meine, man kann viel drüber diskutieren, wir haben über das Humboldt-Forum ja schon diverse Male gesprochen, alle möglichen Häuser ziehen da jetzt rein und das Mac bleibt als letztes Haus irgendwie da draußen. Und auf der einen Seite sagt man sich, ja, okay, wenn du da draußen bist, hast du keine Chance. Auf der anderen Seite musst du halt da draußen dann irgendwas so Krasses bieten, was vielleicht auch so anders ist als in anderen Häusern, dass du trotzdem hingehst. Die Sonderausstellungen machen das schon irgendwie und also ich denke, das Haus hat auf jeden Fall irgendwie eine Chance da draußen. Ja. Und vor allem bei diesen netten Mitarbeitern, die wir da getroffen haben, Martha. Ja, die waren also echt cool. Da gab es so Stifte irgendwie in der einen Sonderausstellung, der wir auch noch waren, die waren leider aus. Und dann hat Martha noch ganz lieb gefragt und die netten Leute vom Wachschutz oder die haben alles rumgewühlt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um noch Stifte an den Start zu bringen. Ja, und das quasi schon halb im Feierabend. Also super nett, ganz toll. Ja. Gut. Martha? Nee, ich denke, wir haben noch einen vierten Teil, dritten Teil. Ach so, ja, stimmt. Ah, ja, wir haben ja noch den. Wir haben ja noch den Teil mit den Werbeeinblendungen. Genau. Wie immer der wichtigste Teil zum Schluss. Das ist nämlich der Moment, in dem ihr gefragt seid da draußen. Ihr habt nämlich verschiedene Möglichkeiten, um uns hier zu unterstützen. Ihr könnt uns natürlich einfach folgen bei Twitter. Da sind wir Museum Bug Cast. Da findet ihr uns. Also wenn ihr Museum Bug eingibt, findet ihr uns da schon. Ihr könnt allen euren Freunden davon erzählen. Ihr könnt uns auch posten, was ihr zu den Ausstellungen sagt, was ihr für Ideen habt, wo wir auch mal hingehen könnten auf museumbug.net. Und für euch quasi der einfachste Weg, um uns wirklich was super Gutes zu tun, ist, wenn ihr bei Apple Podcasts zum Beispiel seid, dann könnt ihr uns da ein paar Sterne hinterlassen. Nette Bewertung, da freuen wir uns, denn desto mehr erfahren auch die Leute von uns und können hören. Eigentlich auf allen Plattformen, die irgendwie Podcasts verteilen, ne? Genau. Wenn man da irgendwie kommentieren kann. Genau, wenn es da irgendwie Bewertungs- und was Funktion gibt. Wie gesagt, das ist das Einfachste, was ihr machen könnt, um uns was Gutes zu tun. Für uns fallen noch andere Dinge ein. Oh Gott. Es ist auch schon dunkel draußen und es wird jetzt, jetzt wird es. Oder jetzt so mal Döner schicken. Genau. Döner. Drei Kuscheldöner. Den fand ich ja auch. Kuscheldöner gab es auch. Kuscheldöner. Oh. Ja. Warum gab es den nicht im Shop, ey? Ja. Es gab ja gar keinen Shop. Es gab doch Postkarten. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn mehr? Welche Museum? Wenn man zumindest ein Foto vom Kuscheldöner kaufen können. So eine Streiche. Wie die Pustekarte. Erinnert ihr euch noch an die Pustekarte? Ja. Die Pustekarte aus der deutschen Kinemathek. Ah, ja, natürlich. Und so eine Karte mit diesem Pelz des Kuscheldöners. Ja. Lecker und flauschig. Gott, ich bin aber schon so satt. Sonst hätte ich jetzt noch vorgeschlagen. Wir sagen jetzt erstmal Buonanotte, oder? Buonanotte. Nee, wir sagen jetzt einfach den Werbeslogan vom Mac. Wir müssen jetzt nämlich Mac. Ja, wir sind dann mal Mac. Wir sind dann mal Mac. Ja. Genau. Also, das war sie. Die Folge Nummer 17. Okay. Ich sage das jetzt mal, die Folge Nummer 17 vom Museum Bug. Oder dem lauschigen Museums-Podcast. Sorry. Okay, also das war sie. Nochmal. Podcast mit den drei Kuscheldönern. Der flauschige Museumsdöner. Sehr gut. Also das war sie, die 18. Folge vom Museum Bug, dem lauschigen Museumspodcast mit Jörg und Matthias und Martha. Und ich sage Buonanotte, weil hier gehen schon die Lichter aus. Also beziehungsweise die Sonne geht unter, die Lichter gehen an. Ja, wir schließen uns auch die Lichter aus. Genau. Uns geht jetzt auch die Lichter aus. Und macht's gut. Ja, Leute, macht's gut. Bleibt so lauschig. Tschüss.